Nun möchte ich euch den Text vorlesen, der uns heute miteinander beschäftigt. Der ist nämlich aus dem Johannesevangelium, aus dem 12. Kapitel, die Verse 20 bis 24. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen's Jesus. Jesus aber antwortete und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Mal eine Frage. Hast du auch manchmal diese Sehnsucht, Jesus zu sehen? Also Jesus wirklich zu sehen, so ganz richtig. Dir nicht nur vorzustellen, wie er damals auf der Hochzeit zu Kana von diesem Wunderwein getrunken hat, sondern wirklich mit Jesus auf einer Feier sein. Wirklich mit Jesus an einem Tisch sitzen, vor uns die gefüllten Weingläser und ihm dann ganz in echt in seine braunen Augen blicken. Ich sage das von mir so, ja, ich will Jesus einmal wirklich sehen. Ich will mir diese braunen Augen nicht nur vorstellen, sondern ich will wirklich in sie blicken. Waren es überhaupt braune Augen? Vielleicht, wenn man es sich vorstellen muss, man bleibt ja immer im Ungewissen. Als Christen lieben wir ja Jesus. Und wer Jesus liebt, der in dem wächst diese Sehnsucht, Jesus einmal wirklich in den Arm zu nehmen. Nicht nur in frommen Liedern immer davon zu singen, wie man Jesus in den Arm nimmt oder es sich im Gebet irgendwie auszumalen, sondern Jesus einmal ganz in echt in den Arm zu nehmen. Und dann könnte man nämlich auch so ganz in echt mit Jesus reden. Dann könntest du ihm diese eine Frage stellen, die dir unter den Fingernägeln brennt und der er im Gebet irgendwie auszuweichen scheint. Aber dann könntest du ihn fragen. Und ich könnte mir auch sicher sein. Ich müsste mich nicht auf die Berichte von Dritten verlassen. Ich könnte mir sicher sein, dass er wirklich der auferstandene Herr und Heiland ist. Wir machen hier einen kurzen Bruch mit unserer Frage. Wenn du vielleicht auch diese Sehnsucht kennst, Jesus einmal wirklich zu sehen. Und wir gehen gedanklich in die Vergangenheit. Wir reisen um 2000 Jahre in die Vergangenheit nach Jerusalem, ungefähr ins Jahr 33 nach Christus. Und hier wird gerade Passa gefeiert. Passa, das ist eins der höchsten Feste im Judentum, in etwa vergleichbar mit unserem Ostern. Und jeder fromme Jude, der es sich irgendwie einrichten konnte, der es sich irgendwie leisten konnte, für den war klar, Passa wird in Jerusalem gefeiert. Ich will in der heiligen Stadt mein Passalamm essen. Also die Stadt war voll. Wenn man so versucht, da kurzfristig noch ein Zimmer zu bekommen, könnte das eine schwierige Nummer werden. Und das ist eben Passa der beste Eindruck oder die beste Möglichkeit, einmal Jerusalem zu besuchen. Und so war das auch für viele Menschen damals, ein wunderbarer Anlass, Jerusalem zu besuchen aus der ganzen Welt. Und deswegen ist es ganz plausibel, was Johannes hier berichtet, nämlich dass auch einige Griechen da waren in Jerusalem, um Passa mitzufeiern. Griechen, wer waren das? Vielleicht waren das wörtlich Leute, die aus Athen oder Korinth kamen. Also wirklich Griechen. Vielleicht waren das aber auch nur Menschen, die kulturell griechisch geprägt waren. Vielleicht waren es fromme Juden, die im griechischen Ausland lebten. Vielleicht waren das aber auch sogenannte Gottesfürchtige, also Menschen, die formal keine Juden waren, aber irgendwie merkten im jüdischen Glauben, da ist was dran und so eine Sehnsucht hatten und sich deshalb zum jüdischen Glauben hielten. Diese Menschen sind nun in Jerusalem und vermutlich haben sie Jesus nie wirklich gesehen. Sie kannten, da sind sie uns vielleicht recht ähnlich, nur die Geschichten. Also, die hatten vielleicht gehört von dieser wunderbaren Geschichte. Weißt du, wie, das soll doch der sein, dieser Jesus, der aus Wasser Wein machen kann. Ja, und ich habe gehört, den braucht man nur so 2 Fische und 5 Brote hinstellen und dann kann man was erleben. Ja, und da gab es so diese Geschichte von so einem, ja genau, das war die Geschichte von so einem Mann, der war auf einer Reise und dann kamen Räuber und haben den überfallen. Und dann war da ein Priester und noch so ein anderer, die haben dem aber nicht geholfen. Und dann kam ein Samariter, ja, von dem man es nicht erwartet hätte und der hat dem geholfen. Und ich glaube, Jesus hat die Geschichte erzählt. Den wollen wir mal ganz in echt sehen. Und diese Griechen aus dem Jahr 33 haben, glaube ich, mit uns im Jahr 2021 diesen Wunsch gemeinsam. Diesen einen Wunsch, der uns über 2000 Jahre miteinander verbindet. Dieser Wunsch, Jesus, wir wollen dich sehen. Wir wollen Jesus sehen. Wir wollen nicht nur die Geschichten. Wir wollen ihn wirklich in seine braunen Augen sehen. Und deshalb wenden sie sich an die Jünger von Jesus. Sie fühlen mal vor, ich meine, sie wissen wahrscheinlich auch gar nicht, wie Jesus wirklich aussieht. Aber da gibt's einen, der heißt Philippus. Das ist ein Jünger von Jesus. Und der hat schon so einen schönen griechischen Namen. Philippus ist griechisch für Pferdefreund. Also irgendwie ist da einer von ihnen. Und bei dem fühlen sie mal vor, ob da heute bei Jesus etwas geht. Philippus ist eh nicht so ganz sicher. Er wendet sich an einen anderen Jünger, an Andreas. Die beiden beratschlagen und sind sich einig, okay, wir fragen mal bei Jesus nach, ob da heute was geht. Die beiden kommen zu Jesus und sagen ihm das. Herr Jesus, da sind Griechen, die wollen dich sehen. Klammer auf, es lief ja in den letzten Wochen und Monaten auch nicht immer ganz so gut, Jesus. Also so eine positive Geschichte, die könnten wir echt mal wieder gebrauchen. Also vielleicht, Jesus, nimmst du dir Zeit für diese Menschen, die sind positiv eingestellt, die wollen dich sehen. Was sagt Jesus zu dieser Anfrage? Zu der Anfrage der Griechen, zu unserer Sehnsucht, ihn zu sehen. Sagt er ja oder sagt er nein? Sagt er ja, komm zu mir, oder sagt er nein, das geht nicht? Ich lese es einmal vor, was Jesus sagt. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Kein Ja und noch nicht einmal ein Nein. Wenn man das Johannesevangelium jetzt aufschlägt und weiterliest, wie es weitergeht, wird man feststellen, auch später wird Jesus diese Frage zu keinem Zeitpunkt beantworten. Kein klares Ja, kein klares Nein. Und diese Griechen, die verschwinden im weiteren Erzählverlauf. Wir wissen gar nicht, wie es mit denen weitergeht. Und das ist ja echt schräg. Und man fasst sich so ein bisschen an den Kopf und fragt sich, wieso redest du so, Jesus, wie du redest? Und ich vermute mal, Jesus tut das, um uns einen Punkt zu verdeutlichen. Und das ist vielleicht die Hauptsache, die du heute vielleicht mitnehmen magst aus diesem Gottesdienst. Wenn du Jesus begegnen willst, dann kannst du es nur an seinem Kreuz tun. Wenn du Jesus sehen willst, dann siehst du ihn nur mit seinen 3 Nägeln. Wenn wir zu Jesus kommen und ihm sagen, wir wollen dich so gerne sehen, dann zeigt er auf sein Kreuz. Und ich vermute, er tut das, also weil wir Menschen, zumindest ich rede mal von mir selbst, weil ich die Tendenz habe, das Kreuz von Jesus so etwas an den Rand zu stellen. Weil das ja auch unangenehm ist. Weil wenn das Kreuz, ich meine, das ist so der Ort, wo ich erkennen muss, wie tief meine Sünde ist, das ist nicht angenehm. Und ich muss sehen, wie Gott selbst sein Leben für mich gibt. Das ist schwer. Das hat immer eine Schwere. Das ist nicht entspannt. Und deshalb bei mir immer die Tendenz, das Kreuz etwas an den Rand zu schieben. Ich habe da mal ein Symbolbild für mitgebracht. Kinderbibel. Immer super eigentlich. Und ich habe eine Illustration aus einer Wimmelbibel mit über die letzten Tage von Jesus in Jerusalem. Die letzten Tage Kreuz und Auferstehung Jesu ist es. Kreuz und Auferstehung Jesu. Ich hoffe, ihr könnt es so halbwegs sehen. Das Kreuz ist, man muss es etwas suchen, ganz klein dargestellt. Und ich will gar nicht diese Wimmelbibel kritisieren. Es gibt gute Gründe, das in einer Kinderbibel so zu machen und auch gute Gründe, das für Erwachsene so zu machen. Nur irgendwie steht es für mich etwas symbolisch. Alles ist farbenfroh und das Kreuz ganz am Rand. So hätte ich meinen Glauben manchmal auch gerne. Aber Jesus mag es so nicht. Er stellt sein Kreuz in den Mittelpunkt. Und das, finde ich, kann man an einer wunderbaren Detailbeobachtung in dieser Geschichte erkennen. Und ich liebe biblische Details. Wenn ihr nicht so, dann müsst ihr jetzt trotzdem da durch. Ich liebe es aber. Jesus redet nämlich ja in einer sehr komischen Formulierung. Er sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Die Stunde ist gekommen. Das ist ja eine etwas eigentümliche Formulierung. So rede ich im Alltag nicht. Die Stunde ist gekommen. Und wenn man einmal sich auf die Suche macht im Johannesevangelium, dann stellt man fest, dass Jesus so auch noch an mehreren anderen Stellen redet. Und das fällt auf. Ganz eindrücklich das erste Mal, wenn er so redet, bei seinem allerersten Wunder, bei der Hochzeit zu Kana. Ihr kennt die Geschichte vermutlich irgendwie. Wein ist aus, der Speisemeister schwitzt, ist nervös und Maria, die Mutter von Jesus, fühlt vor und sagt, Jesus, du wahrer Mensch, wahrer Gott, kannst du da nicht mal was machen? Und Jesus sagt nur zuerst, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die gleiche Formulierung, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dann, als er in Jerusalem ist, ein paar Tage nur vor seinem Sterben, sagt er, jetzt ist meine Stunde gekommen. Jetzt ist die Stunde gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und es ist, als ob er gleich schon zu Beginn seines Wirkens, gleich ganz zum Anfang eins klar machen möchte, ich bin am Ende nicht der große Wundertäter, sondern ich bin gekommen, um mein Leben zu geben für die Menschen, die ich so sehr liebe. Das ist der große Zielpunkt der Mission von Jesus. Und deswegen ist dieses Kreuz am Ende eben kein tragischer Betriebsunfall einer fehlgeleiteten Justiz, sondern am Ende ist es der Ort, wo Jesus sagt, ja, da will ich dich hinführen und da will ich dich mit Gott Vater versöhnen und da sollst du dein Leben finden. Auch wenn du da eigentlich vielleicht gar nicht so hin willst, aber komm mit mir dahin, da wirst du mich finden. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Mich hat das hier in der Geschichte so angesprochen, dass Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bleibt es allein. Gerade über dieses Wort allein, das hat mich so angesprochen. Ja, ich bin gerade, muss ich sagen, etwas aus dem Konzept, weil hier immer jemand versucht, in die Kirche zu kommen, die abgeschlossen ist. Und das steht vielleicht auch etwas für die ganze Tragik unserer Situation, in der wir gerade sind. Wir feiern Gottesdienst getrennt, aber genau, so ist es. Also, zurück. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Und ich glaube, da haben wir einen Blick in Jesu Herz. Jesus möchte nicht allein bleiben. Und das ist der Grund, warum er Mensch wird. Weil er sich dich nicht nur vorstellen will, nicht nur in Gedanken da sein will, sondern ganz in echt. Weil er Menschen nicht nur gedanklich in den Arm nehmen will, sondern Menschen wirklich berühren möchte. Und ich stelle es mir so vor, dass im Himmel ein riesiger Speisesaal ist, festlich geschmückt. Und da ist eine riesenlange Tafel mit unfassbar vielen Speisen, die aufgetragen sind, dass es duftet in der Nase. Und auf der einen Seite macht sich schon mal eine kleine Band bereit aus Cherubim und Seraphim, die schon mal ihre Instrumente stimmen und richtig was Gutes vorbereitet haben. Und auf der anderen Seite sieht man schon mal ein paar Erzengel dabei, diesen Wunderwein zu entkorken und vorzubereiten. Also ein wunderbares Fest ist vorbereitet und Jesus sitzt am Tisch, aber er sitzt allein. Und so will er das Fest nicht feiern, weil er dich so gerne an diesem Tisch haben möchte. Und deshalb kommt er auf die Welt, um alles wegzutragen, was dich davon trennt, an diesem himmlischen Feiermahl teilzunehmen, an dieser riesigen himmlischen Party. Du bist seine Frucht. Er ist das Weizenkorn, das stirbt, wir seine Frucht, sein gefüllter Festsaal. Wenn wir Jesus sehen wollen, wir finden ihn am Kreuz, in seinem Leiden und in unserem Leiden. Weil ich denke, dass das Kreuz der Ort ist, wo meine Welt mit Gottes Welt zusammenfällt. Wo wir nach einem schlimmen Tag in den Spiegel schauen, eigentlich gar nicht in den Spiegel schauen wollen, aber wenn wir in den Spiegel schauen und nur unsere völlig verweinten Augen sehen und uns entscheiden, so nicht unter andere Menschen gehen zu wollen, da sehen wir nicht nur unsere Augen, sondern wir sehen in die Augen unseres Heilandes, der mit uns weint, der an unserer Seite ist, mit seinen roten, verquollenen Augen. Ich habe vor 2 Wochen schon einmal mit ein paar anderen Menschen über diese Bibelgeschichte reden dürfen. Und was mir so eindrücklich aus diesem Gespräch war, wie viele von uns da erzählen konnten, dass es gerade diese schwierigen Momente sind, das Kreuz in unserem Leben ist, wo wir Jesus begegnen. Manchmal noch viel mehr als an anderen Orten. Wo chronische Schmerzen einfach nicht verschwinden wollen, auch nach dem 100. Gebet nicht, da ist er da, der große Schmerzensmann, und er trägt deine Schmerzen an seinem Leib. Da, wo Lebensträume zerplatzen, weil etwas einfach nicht wahr werden will, was wir uns so sehr gewünscht haben, und wenn ihr das kennt, das tut echt weh, das tut richtig weh, wo ich mit meinen Plänen sterbe, wo ich mit meinen frommen Plänen sterbe, da beginnt das neue Leben, das nur am Kreuz aufblühen kann. Wo mein frommes Selbstbild stirbt, da bin ich nicht mehr allein, sondern gefunden und gesehen von meinem Jesus. Jesus. Ich bin da mit meiner Sehnsucht, mit meinem Leben, mit allem ganz in deinen Händen. Und da bei dir bin ich gut aufgehoben. Amen.